Kundgabe 571. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.9.1938. Kraft Gottes. Offenbarungen im Herzen. Werkzeug von Gottes Willen. Du findest in dir der göttlichen Kraft genug, um alles das zu erreichen, was du im Gebet erflehst. Siehe, meine Kraft erfüllet ein jedes Herz, das mich sucht und liebt. Es geht kein Wesen unbegnadet durch das Erdental, wenn in ihm die Liebe erwacht ist zu mir, seinem Schöpfer und Vater. Und diese Gnade ist das Überfließen meiner Kraft in des Menschen Herz. Jeder Gedanke, den du mir zusendest, ist nun schon ein Beweis dieser Kraft, die sich so äußert, dass alles, was aus mir kommt, wieder nach mir verlangt. Und so birgt dein Herz endlos viele Offenbarungen, denn sie sind von mir schon in dieses hineingeschrieben und kommen dir zum Bewusstsein, durch deinen immer neuen Willen mir zu dienen. In diesen Offenbarungen kommt gleichfalls die Kraft Gottes zum Ausdruck, denn der Mensch vermag nicht, aus sich in meine Wahrheiten einzudringen. Er vermag nicht, mein Wort zu vernehmen, wenn ihn nicht die Geisteskraft durchdringt. Und so ist es ganz allein dein Vorteil oder dein Nachteil, ob du willig bist zu dienen oder in Trägheit des Geistes dein Ohr meinem Wort verschließen willst. Also darfst du nur wollen, und du bist im Vollbesitz göttlicher Kraft. Noch ist es dir anheimgestellt, die dir lieb gewordene Pflicht zu tun oder nicht. Es werden aber Tage kommen, da du als treuer Diener Gottes ausführen musst, was Gottes Wille ist. Denn so du die Prüfung als solcher bestanden hast, gibst du dich willig als Werkzeug hin und handelst dann in meinem Auftrag gleichsam als mein Vertreter auf Erden. Und dann wird dein Wille, den du mir selbst unterstellt hast, nur immer handeln müssen nach höchstem Gebot. Jeder Materie wohnt die gegnerische Kraft inne, und es wird von dieser alles unterjocht, was in Liebe zur Materie verharrt. Doch die geistige Kraft ist geboren aus der Liebe zu Gott. Sie belebt, erweckt, entzündet und stärkt alles, was sie durchströmt. Soll nun diese Gotteskraft den Menschen wahrhaft beleben, so muss er sich völlig frei machen von materiellem Denken und sich in aller Ergebenheit dem göttlichen Vaterherzen anvertrauen. Es werden dann jene gegnerischen Kräfte völlig ausgeschaltet und einzig die Gotteskraft durchströmt das Erdenkind und wirkt in diesem so mächtig, dass ein merkbarer Fortschritt im Geistigen erzielt wird und keinerlei Hemmungen sich dem so Vergeistigten entgegenstellen, sondern das Herz mehr und mehr zum Vater verlangt und demnach immer emsiger die Vereinigung mit dem Gottesgeist anstrebt. Und so wirst auch du gewahr werden, in welche geistige Sphäre dich dein Wille versetzt. Du wirst in kurzer Zeit ohne die Gotteskraft nicht zu leben vermögen, denn in der Materie verliert sich diese. Ewig aber durchdringt diese Gotteskraft alles Geistige und kann somit auch nur dem geistig Strebenden beschieden sein. Darum, was du dir erbittest an geistigem Gut, wird voll und ganz dir gewährt werden, denn dein Gebet ist von der Liebe zu Gott bedingt. Und Gott gibt diese Liebe tausendfach zurück, und mit seiner Urkraft wird er stärken alle, die ihn lieben und zu ihm verlangen. Amen.